Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Freie Themennacht, heute wie immer donnerstags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Michael. Michael ist 43. Hallo Michael. Guten Morgen Domian. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Ich wollte nochmal zu dem gestrigen Thema. Mein Erlebnis. Schockerlebnisse bei der Arbeit. Richtig. Mhm. Weil ich da jetzt auch irgendwie mit mir im Konflikt stehe, ob ich das Richtige getan habe. Erzähl mal. Folgendes. Das war am 17. März 2006. Ich bin in einem Unternehmen, Metallbereich. Wir sind in verschiedenen Hallen, Werkzeugbau, Stanzerei. Ich bin im Versand. Und ich bin in dem Unternehmen als Ersthelfer. Als Ersthelfer? Jawohl. Ja, also wenn irgendwas passiert, dann bist du derjenige, der sofort zuerst richtig einspringt, ja. Ganz genau, ich bin offiziell in so einem Aushang, zu lesen. An dem Morgen um 11 Uhr klingelte mein Telefon vom Chef. Ich möchte mal bitte sofort in den Werkzeugbau rüber, dass was passiert. Dann habe ich also meinen Kollegen geschnappt, wir beide sind rübergelaufen, sind drüben angekommen. Und dann haben wir dann drüben im Büro einen Kollegen auf dem Boden liegen sehen, der zwischenzeitlich schon von einem weiteren Kollegen in die stabile Seitenlage gelegt wurde. Aber als ich näher hingegangen bin und ich habe mir den mal angeschaut, ich habe sofort festgestellt, da war nichts mehr. Ach. Also die Augen, die waren leicht geöffnet, das Gesicht hat schon eine ganz andere Farbe angenommen. Und beim Fühlen am Hals, an dem Puls, war nichts mehr vorhanden. Wobei der Kollege noch gar nicht so lange da lag. Also ich sag mal, diese Kette, sprich der Chef, wann er mich angerufen hat, wann er informiert wurde, dieser Zeitraum kann ich dir jetzt nicht sagen. Erzähl mal weiter. Ja, also jetzt bleibt nur noch eins, die Reanimation. Also habe ich den unterm Tisch hervorgezogen, habe mit der Herzmassage begonnen und der Kollege hat mit der Mund-zu-Mund-Beatmung gleichzeitig begonnen. Ja. Keine Ahnung, es passierte nichts. Wir haben gemacht, wie die Minuten vergingen, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Minuten, ich weiß nicht, das kam uns eine Ewigkeit vor. Währenddessen hatte man wahrscheinlich aber schon einen Arzt angerufen, einen Krankenwagen. Es wurde zwischenzeitlich der Rettungsdienst informiert, ja, das ist richtig. Die sind dann auch irgendwann gekommen. Aber wie gesagt, dieser Zeitraum, das war für mich unendlich. Ich habe echt gedacht, der steht mir hier unter der Hand weg. Es kam dann der Notarzt zuerst. Die Notärztin hat dann den Kollegen abgelöst und hat dann diesen Blasebalken genommen, diese Maske, und hat da weitergemacht und bat mich aber, diese Herzmassagen weiterzumachen, weil der Kollege zwischenzeitlich diesen Defibrillator vorbereiten musste. Ja. Also es sind dann nochmal dann, ich weiß nicht, wie viele Minuten da vergangen. Man hat ihm dann zwischenzeitlich auch schon eine Spritze gegeben in den Arm von dem Kollegen. Und während ich da immer noch weiter, also das Ganze war irgendwie, das ist unvorstellbar eigentlich, wenn man sowas selbst mal machen musste. Ist denn der Mann gerettet worden? Ich kann sagen, unterm Strich ist er gerettet worden. Was heißt unterm Strich? Also ich bin dann raus, es kam dann die Sanitäter. Und auch die haben dann erstmal noch eine weitere halbe Stunde benötigt. Mit diesem Defibrillator, also mit Elektroschocks und. Man konnte ja dann ins Büro reinschauen, weil es halt nur alles Glasfenster waren. Das heißt, der Mann war sehr lange ohne Sauerstoff. Richtig. Im Gehirn. Der Mann ist behindert? Er ist jetzt behindert, ja. Was für, wie stark ist die Behinderung? Er war einmal zu Weihnachten mit seiner Frau bei uns vorbeigekommen. Die Frau hat ihn dann halt so an dem Arm gestützt, geführt, hat ihn dann wo auf den Platz gesetzt und das war's. Also kann er sprechen? Der saß dann da, der hat gelächelt, also gegrinst. Ja. Der hat aber nichts wahrgenommen. Du hast sicher mit der Frau oder ihr habt sicher mit den Angehörigen damals dann auch noch näher gesprochen. Ist er denn geistig klar und präsent? Ja, das ist also der fängt auf jeden Fall bei Null wieder an. Das hat die Frau uns so erstmal gesagt. Nun gut, aber wie hat es sich dann im Laufe der Zeit, der Monate, der Jahre entwickelt? So, also jetzt heute den aktuellen Stand kann ich dir nichts zu sagen. Naja, aber als er da zum Beispiel bei dir in der Firma war. Das war ungefähr, ja, ich sag mal ein Jahr ungefähr danach. Na immerhin. Also war er da geistig klar? Also vom Anschein her, ja. Aber wie gesagt, er zeigt keinerlei Reaktion. Was hat denn die Frau gesagt, wie sie den geistigen Zustand einschätzt? Ja, sie glaubt manchmal, er würde irgendwie was von ihr wahrnehmen, erkennen, aber... Aber er konnte sich schon bewegen, wenn auch gestützt ja, und gut, auf Stock klar. Und so. So ja, die Bewegung heißt, war soweit, also die Motorik war soweit da, wobei die Frau sagte dann auch gleich, er lässt also unkontrolliert Pipi. Also das hat er auch nicht mehr im Griff. Also was war denn da eigentlich passiert? War das ein Herzinfarkt? Also wir haben jetzt im Nachhinein dann erfahren gehabt, er hatte einen Vorderwandinfarkt. Ja, da hat sich wohl irgendwann in der Arterie so ein Propfen gesetzt. Ja, ja. Jetzt hast du dazu beigetragen, dass das Leben dieses Mannes gerettet wurde. Wie siehst du das für dich? Ich sehe das, ja. Genau mein Konflikt, den ich habe, weil ich weiß nicht, wo ich den Mann da absitzen sehen. Ob das so in Ordnung ist für die Familie und ihn. Ach so, es gibt so den Gedanken in dir, vielleicht wäre es besser, wenn er gestorben wäre? Richtig. Mhm. Ja, ich meine, das kann man natürlich im Nachhinein... Das ist natürlich jetzt noch nicht so das Alter. Das kann man natürlich im Nachhinein... Es ist klar, dass man solche Gedanken hat, aber es geht ja auch immer um den Moment. In dem Moment habt ihr alle das Richtige getan, denn ihr habt die Chance genutzt, diesem Mann das Leben zu retten, und es wäre vielleicht sogar eine Chance da gewesen, dass er wieder fast ganz gesund wird. Also habt ihr erstmal richtig gehandelt. Stell dir mal vor, du hättest das und ihr hättet das nicht gemacht, was ihr euch für Vorwürfe gemacht hättet. Dann hättest du immer gedacht, mein Gott, hätten wir mal, vielleicht wäre der Mann heute wieder quietschfidel und unter den Lebenden. Und der Nudat, der hat uns ja absolutes Lob ausgesprochen. Ja. Der hat also gesagt, wirklich aufgrund eurer schneller Handlung, wenn ihr das nicht sofort erkannt hättet, dann würden wir euch da jetzt nicht unseren Lob aussprechen können, so ungefähr. Wie es tief in diesem Mann aussieht, wird vielleicht niemand wissen oder vielleicht nur die allerengsten Angehörigen, ob er eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat und auch so nicht leben möchte, das weiß man ja nicht. Aber es kann ja auch sein, das ist ja immer sehr schwierig, das so einzuschätzen, von außen auch als Gesunder. Vielleicht hat er dennoch seine Lebensfreude, auch in dem Rahmen, in dem er leben kann und ist glücklich, dass er lebt. Das weiß man ja alles nicht. Ja, das wird mit Sicherheit irgendwo seine kleine eigene Welt da jetzt haben. Ja. Und allein, dass diese Chance besteht, dafür muss man ja alles tun, um ein Menschenleben zu retten. Und das habt ihr, wie gesagt, ihr habt es ja richtig gemacht. Hat die Frau denn mal mit dir gesprochen und irgendetwas geäußert? Nein, also bis auf dieses Gespräch da jetzt an Weihnachten, wo der bei uns war, haben wir da keinen weiteren Kontakt mehr zu der... Also es gab keine Danksagung oder dergleichen? Doch. Das ist auch dann ganz offiziell dann noch von dem Chef selber bei einer Betriebsversammlung nochmal speziell erwähnt worden. Wir haben auch eine Urkunde überreicht bekommen. Also das ist schon... Ja, ich meine aber auch von der Familie. Von der Familie gab es keine Danksagung. Ja, doch. Also klar, zu sich bedanken. Weihnachten, wie gesagt, Weihnachten, wo sie da war, hat sie uns beiden dann nochmal extra separat auf der Seite gezogen. Achso, das meinte ich jetzt, ja. Also auch da hat sie nochmal ganz klipp und klar unseren oder ihren Dank ausgesprochen. Mhm. Michael, ich glaube, dass du dir da keine Gedanken machen musst. Natürlich musst du dir keine Gedanken machen. Du hast genau das getan, was man tun muss. Alles andere ist Schicksal. Alles andere ist Schicksal. Ja, wie gesagt, also man stellt sich da jetzt immer die Frage, war das das Richtige? Vor allen Dingen, wir müssen ja alle 2 Jahre zum Auffrischungskursus. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich diese Puppe da unten auf dem Boden liege, sehe, und ich muss dann da anfangen, diese Übung da zu machen, dann kommen mir natürlich alle Bilder wieder hoch. Mhm. So dass ich also jetzt im letzten Jahr zu dem Chef herangetreten bin mit der Bitte, mich von diesen, ja, von diesen Aufgaben zu befreien. Aber warum? Denn das nächste Mal, wenn es nochmal, es wird, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das nochmal passiert bei euch. Aber kann es ja vielleicht sogar geschehen, dass du das Leben rettest und ja mit unterstützt, dass der Mensch vielleicht wieder ganz gesund wird. Ich finde, das eine wichtige Aufgabe, die du hast, und habe da hohen Respekt vor. Die ist in der Tat wichtig, wie man es jetzt dann halt wirklich feststellen musste. Genau. Aber wie gesagt, wenn du da irgendwie, also ich muss echt den Hut vor den unseren Rettungsdiensten ziehen, die tagtäglich irgendwelche Dinge in unserem öffentlichen Leben erleben. Also dass die da so ohne weiteres damit klarkommen, da muss ich wirklich, also ich knabbert an dieser Geschichte ungemein, wie gesagt. Und aber stell dir doch einfach diesen, ich sag's nochmal, diesen Gedanken vor, du hättest nichts unternommen oder ihr hättet nichts unternommen. Welche Vorwürfe würdest du dir dann heute machen? Ja, wahrscheinlich noch ganz andere, mit Sicherheit. Das sind ganz andere. Ja. Außerdem war es deine Pflicht, das zu tun als Mensch und auch als Ersthelfer. Also ich finde, es ist alles völlig in Ordnung und das solltest du vielleicht dann auch mal dann ad acta legen, diese Grübelei. Lieber Michael, das fiel dir ein natürlich zu unserem Thema Schockerlebnisse bei der Arbeit, das kann ich gut verstehen. Richtig. Wenn du möchtest, kannst du gern noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen. Die Begeisterung hält sich in Grenzen, dann... Nee, ja, also ich will da auch jetzt nicht immer wieder dieses Thema so auffrischen. Also, okay, dann ja? Finde ich eigentlich auch besser so. Ich wollte es dir nur noch netterweise anbieten, aber dann lassen wir es. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Michael. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Heute ist die vorletzte Sendung vor unserer Osterpause. Morgen haben wir noch eine Sendung hier aus diesem Studio. Dann nach Ostern ist die erste Sendung wieder am 16.04. Und da sehen uns dann die Fernsehzuschauer etwas anders. Das heißt, Bühnenbild kann man nicht sagen, aber der Raum sieht einfach ein bisschen anders aus, aus dem wir senden. Das ist auch wieder ein Radiostudio, sieht ein wenig anders aus, aber unsere wichtigen Utensilien, sprich der weiße Hirsch und der kleine Hirsch, den nehmen wir natürlich mit. So, hier ist Brigitte und Brigitte ist 57. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, Domian. Brigitte, was ist dein Thema? Es geht auch um den gestern gefolgten Tod und wieder Auferstehung, kann man praktisch sagen. Moment, jetzt habe ich nichts verstanden jetzt. Es ging um das Thema von gestern? Ja. Ja? Am Arbeitsplatz, und zwar von einem Verstorbenen, der wieder auferstanden ist. Von einem Verstorbenen, der wieder auferstanden ist? Das hört sich ein bisschen lächerlich an, ja. Du redest in Rätseln. Erzähl mal ein bisschen näher. Ich hatte im Alter von 16 oder 17 Jahren eine Lehre in einem Krankenhaus gemacht, das von Nonnen geführt wurde. Ja. Und als Schwesternhelferin. Mhm. Diese wurde unten aufgebahrt, anscheinend für eine Messe oder irgendwas. Ich wusste das damals nicht so genau. Wer wurde aufgebahrt? Die Nonne, die verstorbene Nonne. Achso, es ist eine Nonne verstorben, aber das ganze Haus wurde von Nonnen geführt auch? Ja. Ja, und eine Nonne ist verstorben und die wurde aufgebahrt? Unten im Keller. Im Keller. In so einem Raum. Vor ihrem, die war abgedeckt, hat da gelegen. Vor ihrem Ding war ein Altar. Und ich wurde dann runtergeschickt als Lehrmädchen. Ich sollte Blumen runterbringen. Ja, kurze Frage noch. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Lag sie in einem offenen Sarg? Nein, sie lag auf einem, wie soll ich sagen, so einer Pritsch drauf. Eine Pritsche, ja. So, ja. Mhm. Da sollte anscheinend eine Messe gelesen noch werden, bevor sie in den Sarg gehen. Aber also sie hatte auf ihr drauf lag ein Tuch. Ja. Ja. Mhm. So abgedeckt, Rosenkranz drauf, alles schön. Ich ging da rein und sollte Blumen runterbringen. Das habe ich auch getan. Was schon gruselig genug ist, ne? Ja, genau. Ging da runter, stellte die Blume in die Vase und plötzlich hörte ich jemand sagen, was soll das hier? Und ich dachte, wie, was soll das hier? Ich habe beiden Breiten niemanden gesehen. Drehte mich rum und dann saß sie da vor mir und fragte mich, was soll das hier, was ich hier machen würde. Wer saß vor dir? Die Nonne. Die Sonne? Die Nonne? Nicht die Sonne. Ja. Die Nonne? Die tote Nonne? Die damals verstorbene Nonne. Ich drehte mich rum und dachte, das darf nicht wahr sein. Die hat das Tuch von sich geworfen und hat sich hingesetzt auf der Pritsche, obwohl sie tot angeblich war, und sagt, was soll das hier? Ja. Und da hast du keinen Herzschlag bekommen? Ich war perplex, ich habe ganz laut geschrien, bin durch das ganze Krankenhaus gerannt, bis auf die Station. Und ging dann zu der Oberin und sagte, ja, die lebt. Die sagte, was ist denn los, ob ich spinnen würde? Und da sagte ich, nein, die hat mich ungefragt, was das hier soll, was ich da mache. Und die haben gedacht, ich schätze nicht mehr alle. Und dann sind sie mit mir runter. Und dann saß die wirklich da und fragte, was macht ihr hier? Und also war diese Nonne scheintot, oder wie? Ja, genau. Ach du lieber Gott. Das ist ja eine Geschichte. Da hätte man die arme Frau da schon aufgebahrt mit einem weißen Tuch und in der Kapelle. Ja. Wie gut für sie, dass sie nicht im luftdichten Sarg lag oder genau. Luftdicht abge. Ja, und dann war denn. Jetzt sind wir weiter. Und was ist dann passiert? Dann haben sie sie auf die Station genommen, haben sie in ein Einzelzimmer gelegt. Mhm. Und da war sie dann noch 2 Tage. Und am 2. Tag morgens brachte ich ihr das Frühstück rein. Und sie lag im Bett mit offenen Augen, den Armen, guckte mich nur an. Und ich sagte, ich weiß den Namen nicht mehr, ich glaube, das war Apollonia oder so, hat sie die hieß. Und dann sage ich, ich habe ihr Frühstück. Hm. Und sie guckte immer noch und gab mir keine Antwort. Die hatte Arm. Dann nahm ich ihren Arm und fühlte ihr Puls. Sie war ganz strack und kalt. Und dann sagte ich, was ist denn jetzt kaputt? Da bin ich raus. Rief die Oberschwester wieder und sagte, sie soll bitte mal kommen. Ich glaube, sie ist tot. Jetzt ist sie wirklich tot. Ja, und dann gingen die mit mir ins Zimmer und dann haben sie mich rausgeschickt. Und da war sie wirklich verstorben, 2 Tage später. Das heißt, die Frau war schon sehr schwer krank? Ja. Ja. Sie war auch nicht mehr die Jüngste, sie war schon eine Ältere damals. Das ist ja verrückt. Dann hast du quasi ihre kurze Auferstehung mitbekommen und mhm. hast sie dann als Erste wiederum gesehen, als sie dann wirklich verstorben war. Ja. Das ist lange her, aber kannst du dich noch erinnern, das muss ja für diese Frau, für diese alte Nonne auch grauenhaft gewesen sein. Die hat verstanden, dass sie da schon aufgebahrt gelegen hat. Wie hat die das? Ja, das war für sie auch ein Schock. Mhm. Sie hat auch am selben Tag noch darum Walawa gemacht. Sie sagte, das kann doch nicht wahr sein. Was macht ihr mit mir? Was soll das? Und dann haben die Ärzte sind dann auch gekommen. Die haben dann gesagt, ey, so und so ist ja der Herzstillstand und alles. Mhm. Das wollte sie gar nicht wahrhaben. Das hat sie nicht echt an mir so gesagt. Also, das stimmt nicht, ihr wollt mich veräppeln. So kurios und spaßig das anhört, aber das ist natürlich grauenhaft für die betroffene Person. In erster Linie natürlich für dich, armes Ding auch, die du da plötzlich dann... eigentlich hättest du ja im Erdboden versinken müssen vor Angst und Schreck und Schock. Du hast ja auch geschrien und bist hochgelaufen. Sicher, ich bin ja das Ganze ausgelaufen und hab geschrien. So, das ist auch in der Tat ein Schockerlebnis gewesen deiner Arbeitszeit. Ja. An das du dich auch erinnert hast, als du unser Thema gestern gelesen hast. Mhm. Ja. Brigitte, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Ich bedanke mich auch. Und Domian, tut so weiter, macht so weiter. Du hast eine bombische Sendung. Dankeschön, sehr nett. Ich schaue mir die jeden Abend an. Danke. Und wünsche euch allen und deinem Team ein schönes Osterfest. Das wünsche ich dir und euch natürlich auch von Herzen. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Jetzt habe ich ja jemanden, hier steht kein Name, sondern nur unbekannt. Mit wem spreche ich denn? Hallo? Mit der Sandra. Mit Sandra? Ja. Und wie alt ist denn die Sandra? 39. Sehr gut. Ja, ich habe leider auch ein Schockerlebnis. Na, da hat unser Thema aber gestern hat richtig viel Wirbel gemacht. Ja, ich war gestern leider nicht da, ich habe Nachtschicht gehabt. Also bei mir ist gestern leider nicht angekommen. Aber wo ich jetzt gehört habe, dass es heute eventuell auch noch mit zur Sprache kommt, ja, kann man machen. Mache ich das. Kann man machen. Jetzt bitte ich dich nur, du hast einen wunderbaren Dialekt, aber ein bisschen mehr Hochdeutsch zu sprechen, sonst verstehe ich dich leider nicht. Okay. Sandra, also, erzähl mal. Also ich habe folgendes Problem. Bei mir hat sich eine Bewohnerin aufgrund eines Fehlers einer Kollegin in ihrem eigenen Bauchgurt in der Nachtschicht erhängt. Wo arbeitest du denn? Ich arbeite in einem Pflegeheim. Ach, du arbeitest in einem Pflegeheim? Mhm. Jetzt beschreib mal genau, was ist da jetzt genau passiert? Ja, also ich bin halt in das Zimmer gekommen und ich sehe eine Frau, die in einem Bauchgurt hängt, aus dem Bett raus, mit Beinen kurz über dem Boden hängend und mit Händen kurz über dem Boden hängend. Und der Rumpf nach vorne gebeugt? Ja, so ja. In Halbmondform, ja. In diesem Gurt hängend. Finger blutig gekratzt auf dem Boden. Mhm. Und und hab sofort gewusst, die Frau ist wahrscheinlich tot. Was ist denn das eigentlich? Was ist ein Bauchgurt? Ein Bauchgurt wird im Bett festgemacht. Der geht einmal komplett um das Bett. Mhm. Und dann ist er so festgemacht, dass er in der Mitte platziert ist. Mhm. Das ist am Rücken festgemacht. Ja. Und dann wird er um die Person gewickelt. Dann mit einem Knopf festgemacht, so dicht, dass man nicht rauf und nicht runterrutschen kann in diesem Gurt. Das heißt, die Person wird richtig fixiert damit? Nein, sie kann sich nach links drehen, komplett, und sie kann sich komplett nach rechts drehen. Nur wenn natürlich das Bettgitter auf der Seite, wo das Bett offen ist und nicht zur Wand steht, wenn es da nicht hochgezogen wird, dann kann sich die Bewohnerin über die 90 Grad drehen und kippt aus dem Bett. Und man nimmt oder man wendet so einen Bauchgurt an für Menschen, die etwas verwirrt schon sind? Oder wie kann man das erklären? Aggressive Züge. Aggressive Züge und natürlich dann auch geistige Verwirrtheit. Ja, haben. Aber in dem Fall jetzt eher das Vorhergehende. Also die Frau war nicht geistig verwirrt, sondern die war aggressiv? Ja. Wie alt war die Frau? 78. Hatte die eine Erkrankung, eine schwere Erkrankung? Dementielle Demenz. Syndrom. Ach so. Und diese Frau ist dadurch, so wie du es gerade beschrieben hast, ist dadurch verstorben? Hat sich da irgendwas abgeklemmt, dass keine Durchblutung mehr stattfinden konnte? Wie ist ja, das erklärbar? Also wenn man natürlich in einen Bauchgurt hängt, der wo 20 Zentimeter Breite hat, dann musst du dir das so vorstellen, das ist genau zwischen Brustkorb und Becken platziert und drückt dir praktisch die ganzen Organe ab. Ja. Lunge mit betroffen. Aber vor allem die inneren Organe, du verblutsch oder du erstickst. Und es war eine Kombination draus, weil ihr, so hat man es mir dann am Ende gesagt, weil ich war ja geschockt, ich habe gesagt, was war jetzt eigentlich die Todesursache? Ja. Ich fühle mich halt auch ein bisschen schuldig, weil ich einfach sage, wir wären eigentlich eineinhalb Stunden vorher in diesem Zimmer eigentlich schon drin gewesen und dann wäre das nicht passiert. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie lange war denn, was vermutet man, wie lange war die Frau schon tot, als du reingekommen bist? Also, so wie sie sich angefühlt hat, war die maximal 20 Minuten tot. Ach so. Weil, wenn der Körper noch warm ist, dann, also ich bin ja kein Arzt, aber ich, ja, du bist nach meinem Ermessen. Du kannst das schon beurteilen. Ich kann das nur nach meinem Ermessen sagen. Aber sag mal, Sandra, im ersten Moment und für mich als Laie hört sich das so an, als wäre die Kollegin oder der Kollege von dir schuld gewesen oder ist schuld, es kam ja aus der das Gitter nicht hochgemacht hat. Ja. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung. Mhm. Und was war das Resultat dieser Verhandlung? Arbeitsverbot. Für eine Kollegin. Für die Kollegin. Weil sie das Gitter nicht hochgemacht hat. Genau. Hast du mit der Kollegin mal darüber gesprochen? Ja. Wie hat sie das Ganze denn selbst empfunden und gesehen? Sie hat gesagt, in ihrem Ausbildungsbereich war das nicht drin. Wie? Und dass man das Gitter hochmacht? Ich habe halt definitiv gesagt, du hast die Prüfung nach mir gemacht. Und bei mir war das definitiv ein ganz großes Thema. Aber muss man sich da auf eine großartige Prüfung berufen? Ist das nicht Routine bei euch jeden Tag? Das wird bei uns in Schulungen immer wieder erneuert. Ja, aber ihr macht das doch auch jeden Tag immer wieder neu erneuert. In den Zimmern. Ich habe mehrere Weiterbildungen im Haus. Dem Haus kann man den Vorwurf nicht machen. Hm. Na, ich meine nicht nur Weiterbildung und so. Ich meine, ihr macht das doch jeden Tag im Alltag, die Gitter wieder hoch. Nein. Also es ist so, Gitter ist eine Verfügung. Es geht gerichtlich. Und Bauchgurte und Fixierungen sind zusätzliche rechtliche Maßnahmen. Ach so. Das ist nicht unsere Willkür, das dürfen wir nicht einfach. Das heißt, diese Frau sieht sich gar nicht als schuldig an? Sie hat sich zu Unrecht beschuldigt gefühlt, ja. Aber du siehst es anders? Ich sehe es ganz anders. Und auch deine Chefs und deine Kollegen sehen es auch? Ja, natürlich. Die sehen es so wie du? So wie ich. Mhm. Wie lange liegt der Vorfall zurück? 4,5 Jahre. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade wenn man in so einem ernsten und schwierigen Bereich arbeitet wie du, ja öfters auch mit schrecklichen Dingen konfrontiert ist. Ist das so? Man steht mit einem Bein im Knast, sage ich immer. Weil? Ja, natürlich sind es verschiedene Sachen, die passieren, aber das war halt jetzt einer von den wirklich extremsten. Mhm. Weil natürlich stürzen bei mir Leute und sterben auch bei Stürzen. Mhm. Nur dann sterben die, weil sie aufgestanden sind, weil sie gegen einen Gegenstand gestürzt sind. Mhm. Und dann ist es halt auch, ja, ein bisschen das Verschulden des eigenen Menschen. Ja. Wie lange? Aber hier hätte sowas nicht passieren dürfen. Verstehe. Wie lange arbeitest du schon als Altenpflegerin? 15 Jahre. Wie viel? 15 Jahre. 15 Jahre, Sandra. Mhm. Wie gehst du da, gestatte mir noch diese persönliche Frage zum Schluss, wie gehst du mit all dem Leid, das du jeden Tag siehst, wie gehst du damit um, wie hältst du das aus? Ich habe einen ganz netten Partner, mit dem wird das besprochen, aber nur sachlich, so wie mit dir. Mhm. Keine Namen, aber ich bespreche es, weil ich habe eine ganz nette Familie, 6 Geschwister, die sind super, die unterstützen mich und ich habe ein Pferd, das mich wahnsinnig unterstützt. Ja, das ist natürlich eine gute Parallel- und Gegenwelt zur Arbeit. Und ich sage halt einfach, ich gehe jeden Tag in der Früh aus dem Heim raus und sage, ich habe alles Mögliche getan, um niemandem Leid zuzufügen und nach bestmöglichem Gewissen zu arbeiten. Wenn du das, anders geht's nicht. Ja, wenn du das alles so siehst und miterlebst, all die vielen Jahre, die Traurigkeit, auch das Leid und wie schlimm es ist, wenn Menschen pflegebedürftig werden, hast du manchmal Angst vor deinem eigenen Alter und dass es dir auch so mal ergehen könnte? Wenn das System so bleibt, schon. Das ist ein harter Satz. Wenn das System so bleibt, schon. Ich habe die Sorge, dass das System noch schlimmer wird. Oh, das wird noch schlimmer. Mhm. Weil wir einfach abgestumpfter werden. Mhm. Freust du dich noch auf deine Arbeit, wenn du zur Arbeit gehst? Ja. Das schon. Oh ja. Das ist gut. Das ist eine gute Voraussetzung. Weil ich sehr viele Leute habe, die wohl sagen, sie freuen sich jeden Tag, wenn wir kommen. Genau, das glaube ich, dass man auch da wiederum sehr viel zurückkriegt. Das ja. Glaube ich auch. Ich habe noch eine Frage zu dem Fall, den du uns gerade geschildert hast. Mhm. Kann man sagen, oder hast du eine Vorstellung, wie lange diese alte Frau gekämpft hat, wie lange der Todeskampf ging, bis sie dann gestorben ist? Ja, Mai, zu mir haben sie gesagt, das kann bis zu einer Stunde gewesen sein. Eine Stunde? Aber das ist jetzt wirklich nur unter Vorbehalt gesagt. Und die Frau hat nicht geschrien? Da kannst du nicht schreien. Wenn du nicht einmal die Luft hast, dass du richtig schnaufst, dann schreist du nicht. Das heißt, es kann sein, dass diese Frau einen ganz schlimmen Tod hatte? Ja, ich vermute es. Mhm. Ich vermute es schon, aber... Tja. Ich bin kein Arzt, ja? Nein. Liebe Sandra... Viel Kraft für deinen Job, für deinen guten Job. Ja. Viel Kraft und Erfolg wünsche ich dir weiterhin. Und alles Gute. Ganz nett von dir. Und mach bitte so weiter, weil deine Sendung ist super. Die gefällt uns alle. Dankeschön. Meine ganze Familie kommt nun bei uns zu spät. Dann schönen Gruß an deine Familie auch. Ich danke dir, gell? Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So, wir haben 1.30 Uhr gleich. Noch nicht ganz. Ein paar Sekunden fehlen noch. 1:29:40. Hier ist Carsten. Carsten ist 44. Nee, 44. Hallo Carsten. Ja, hallo Domian. Hallo Carsten. Um was geht's? Es geht um meine Ehe. Ich möchte meine Ehe retten, bekomme aber die Möglichkeit nicht mehr so wie vor einer Woche. Ja? Was war da los? Erzähl mal. Ich hole mal ganz kurz aus. Und zwar, seit der Geburt unseres Sohnes vor 4 Jahren, kriselt es schon bei uns in der Ehe. Ja, ja? Wie lange seid ihr denn überhaupt verheiratet? 7 Jahre. Wir sind jetzt in den verflixten 7 Jahren. Kennen wir uns aber schon 10 Jahre. Mhm. Ja? Also, und wie gesagt, vor 4 Jahren, wo unser Sohn geboren ist, seitdem kriselt das so ein bisschen. Und meine Frau, die hat mir auch schon 3-mal die Möglichkeit gegeben, mich zu ändern, weil sie von mir die Wertschätzung und den Respekt nicht entgegengebracht bekommen hat. Das kritisiert sie an dir? Das kritisiert sie an mir, ja. Kritisiert sie das zu Recht? Ja, teilweise schon zu Recht. Also muss man sagen, also ich bin auch manchmal nicht ganz so einfach. Keine und, Wertschätzung, kein Respekt? In gewissem Maße schon, aber nicht in diesem Maße, wie meine Frau das gerne möchte. Mhm. Ja? Mhm. Aber wir waren bei der Eheberatung und dann lernt man ja auch dazu. Mhm. Was hast du gelernt? Was hast du bei der Eheberatung dazugelernt? Dass man zum Beispiel wesentlich respektvoller mit seinem Partner umzugehen hat und die Wertschätzung ihn auch entgegenbringen muss. Mhm. Ja, und auch die Meinung des Partners akzeptiert. Also das sind schon einige Sachen, die man wirklich dann auch lernt in so einer Ehe. Hat sie deiner Auffassung nach keine Schuld an der Krise? So gewisse Sachen, also da sind ja immer 2 Mann dran schuld, ne? Ist ja nie einer. Aber meistens, mal, manchmal ist es auch nur einer. Ja, ich sag mal, ich gebe mir 70%. Okay. Mhm. Ja, also sind so Sachen, die regen mich natürlich auch auf bei meiner Frau, aber das ist im Prinzip nicht der Rede wert. Mhm. Ne? So, und vor 2 Jahren, sagen wir mal, ist es dann eben auch so weit eskaliert, dass meine Frau das erste Mal ausziehen wollte. Mhm. Dann ist sie aber wieder zurückgekommen und insgesamt hat sie den Versuch 3-mal unternommen, hat mir quasi 3-mal die Chance gegeben, mich zu ändern. Mhm. Und ich habe natürlich die Chance nicht ergriffen. War das dieses 3-mal, war das während der Zeit der Eheberatung oder kam die Eheberatung später? Die kam später, die Eheberatung. Ah. Die Eheberatung kam, beziehungsweise ist sie 2-mal ausgezogen und danach kam erst die Eheberatung. Mhm, ja? Und beim 3. Mal hat sie dann natürlich den Absprung geschafft und ist dann komplett ausgezogen. Ist sie ja? jetzt zurzeit auch weg? Ja, ja, sie hat eine eigene Wohnung. Wie lange ist sie schon weg? Jetzt ist sie, im Prinzip ist sie seit dem 2. Januar weg. Ah ja, ja? Mit dem Kind? Und mit dem Kind, mit den Jungen, ja. Und seit 4 Wochen hat sie eine eigene Wohnung. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich auch wirklich drum gekämpft um meine Frau. Habe zum Beispiel also die Wohnung mit renoviert, ihr geholfen, ihr mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und seitdem sie in der neuen Wohnung wohnt, sie ist eben vor 4 Wochen da eingezogen, hatten wir die letzten 3 Wochen eine wunderbar harmonische Ehe. Ja? Ach, du sprichst immer noch von Ehe. Ja, also da war wirklich, also muss man sagen, wir hatten da also so eine schöne Zeit, die hatten wir in den letzten 2 Jahren überhaupt nicht mehr. Ja. Ne, als Familie haben wir funktioniert, ja. Ne, als Vater, als Mutter, als Ehepartner, ja. Das war eigentlich wunderbar. Ne? Natürlich ist es jetzt auch nicht bis zum Sex gekommen, das muss auch nicht unbedingt sein, weil man muss ja erstmal gucken, ob der Partner sich auch geändert hat. Das hört sich ja ganz gut an, das würdet ihr euch vielleicht doch wieder annähern. Ist das ganz aktuell jetzt so auch dein Empfinden? Das war mein Empfinden war bis am Montag so, ja. Dass man sich wieder wirklich annähert. Ja. Auch von meiner Frau. Meine Frau hat so eine Blockade. Sie hat gesagt, sie kann es noch nicht, sie kann das Vertrauen noch nicht so aufbringen, dass ich mich geändert habe. Mhm. Dafür braucht es auch noch etwas Zeit. Und da hatten wir uns auch so ein Zeitfenster gesetzt, bis Ende Mai oder bis Ende August. Nun, Samstag ist aber was vorgefallen, wo ich sagen muss, da sehe ich meine Fälle, wenn man es mal so sagt, davon schwimmen. Was ist vorgefallen? Ja? Ich habe am Samstag auf das Kind aufgepasst, auf unseren Jungen, und meine Frau ist mit ihrem Stammtisch rausgegangen und da hat sie einen anderen Mann kennengelernt, hat mit ihm getanzt und so weiter, das spricht auch nichts dagegen, kann ja jeder machen, wie er möchte, und hat von ihm auch eine E-Mail-Adresse gekriegt und dieser E-Mail und hat auch ihn geschrieben. Ja, am Samstag. Ja? Ganz frisch. Sonntag hat sie ihm wohl dann geschrieben, so wie sie mir das gesagt hat. Ne? Ja. Sie hat dann unseren Eheberater angerufen, weil sie sich auch nicht so sicher ist, wie sie sich darauf ihn verhalten soll. Mhm. Und er hat ihr geraten, sie sind ein freier Mensch, sie können machen, was sie tun, sie können machen und lassen, was sie tun möchten. Sie sollte das ruhig so machen. Also er trifft sich auch ab und zu mal mit anderen Frauen. Also sie sollte das so machen, das heißt, sie soll sich mit ihm treffen. Sie soll zum Beispiel erstmal weiterhin E-Mails schreiben und sie könnte sich auch mit ihm treffen. Hat sie sich schon mit ihm getroffen? Das weiß ich nicht. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es nicht so ist. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Und woher weißt du das mit dem Eheberater, dass sie den Eheberater angerufen hat und dass der das hat meine Frau mir gesagt. Ach so. So. Aber nun sag ich. Ja. Nun sag ich aber, es ist doch kein Partnervermittler, es ist doch ein Eheberater. Und wenn er weiß, er wusste ja, dass wir uns wieder annähern, dann hätte er ihr doch wenigstens raten können, lassen Sie das erstmal mit der E-Mail und mit den Treffen und versuchen Sie erstmal, Ihre Ehe wieder in den Griff zu bekommen. Das hätte ich jetzt von dem Eheberater eigentlich verlangt. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, der Eheberater, ich kann das noch nicht beurteilen, wie, was der Eheberater da sagt und wie tief der in euch hineingeschaut hat. In erster Linie ist deine Frau natürlich eine erwachsene Person und kann entscheiden, was sie tun will und was sie nicht tun möchte. Ja, das ist richtig. Und man weiß ja auch nicht, wie ernst es ihr ist, dass ihr wieder zueinander findet. Da werden schon viele Bedenklichkeiten sein. Vielleicht gibt es die Hoffnung, aber es gibt wahrscheinlich auch viele Fragezeichen in ihr. Viele Sehnsüchte auch nach etwas anderem. Ja, also sie hat ja auch gesagt, sie kann es noch nicht so glauben. Sie braucht noch ein bisschen Zeit, aber wir sind auf einem guten Weg. Also sie hat auch gesagt, wir kommen auf jeden Fall aus diesem Tal wieder heraus. Aber immerhin hast du mir gesagt, dass es schon dreimal so war, dass es schon seit so langer Zeit extrem schwierig ist zwischen euch beiden. Und ihr geht ja dann auch, so muss man das ja sagen, im Moment auf ganz dünnem Eis. Ja. Auf ganz dünnem Eis. Lassen wir mal beiseite, ob der Eheberater da seine Kompetenzen überschritten hat oder ob das falsch oder richtig war. Lass uns mal überlegen, wie du dich richtig verhältst. Was hast du ihr denn jetzt gesagt, nachdem sie also dir das... Ich habe ihr gesagt, also solange wie eine dritte Person im Spiel ist, dass sie nichts bringt. Weil sie muss ja frei sein, quasi gedanklich frei sein für unsere Beziehung. Ja? Mhm. Wenn eine dritte Person ins Spiel kommt, ist sie ja auch anfällig für gewisse Schmeicheleien. Ne? Und da hat sie den Kopf überhaupt nicht frei jetzt für unsere Beziehung, um sich wirklich klar zu werden, was will ich oder was will ich nicht. Weißt du, was ich glaube, Carsten? Ja. Diese Forderung du hast gar nicht das Recht, diese Forderung im Moment zu stellen. Ja. Das muss sie entscheiden. Sie muss entscheiden, ob sie sagt, okay, ich will das mal versuchen, mich auch irgendwie mit einem anderen Menschen mal zu beschäftigen. Du kannst nur hoffen, dass sie sich in irgendeiner Weise dann vielleicht doch wieder zu dir hin entwickelt. Ich glaube, dass du keine Forderung stellen kannst. Ich glaube, dass du sie da wieder unter Druck setzt. Ja. Das scheint ja etwas wirklich ein kompliziertes Ding zu sein mit euch beiden, aufgrund der vielen Jahre und wie du es gerade angedeutet hast. Lass deine Frau erstmal Luft. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du jetzt schon anfängst, da zu sagen, das geht nicht, du triffst dich nicht mit dem, da darf kein Dritter im Spiel sein, nur dann können wir und so. Das auf die Idee und diese Erkenntnis muss sie ja von sich aus haben. Die darfst du ihr nicht einfach so oktroyieren. Ja, mich ärgert das eben nur, dass wir wirklich bis letzte Woche eine wunderbare Ehe bzw. Familienleben geführt haben. Carsten, ist das auch deine Wahrnehmung. Das ist alles nicht eine wunderbare Ehe. Das ist vielleicht ganz schön gelaufen. Aber wir wissen beide vielleicht, wahrscheinlich du auch nicht, wie es im tiefen Inneren deiner Frau aussieht. Ja, das stimmt schon. Das kann man so nicht nachvollziehen. Nee. Das ist eine schöne Fügung, eine schöne Entwicklung, dass du sagst, nachdem sie woanders wohnt, kommen wir ganz gut miteinander klar. Aber das sagt noch nicht viel aus, ob das wieder richtig zusammenkommt. Wir haben auch schon Pläne gehabt, uns also wieder neu zu orientieren, sprich wieder zusammenziehen und so. Vorsicht. Also diese Pläne, die kamen von uns beiden auch. Ne? Mhm. Wir wussten zwar beide, wir brauchen dafür noch etwas Zeit, aber wir wussten zum Beispiel, dass ich dann unser Haus verkaufe, mit zu ihr ziehe und wir dann gemeinsam ein neues Haus dann bauen oder wieder was langsam, Neues kaufen. Langsam. Ja, ich wollte das langsam angehen lassen. Ich finde die Idee recht gut, dass so bis... Du hast vorhin gesagt, vielleicht bis August, Ende August, mal so, sagen wir mal, relativ unverbindlich laufen zu lassen. Lass es unverbindlich laufen. Lass sie in Ruhe. Lass sie von sich aus initiativ werden, wenn sie mit dir was unternehmen will. Und lass sie in Ruhe, wenn sie sich mit jemand anderem mal treffen will. Im Moment ist das ihr gutes Recht. Ja, das sagt sie auch. Also nur die Angst, die ich jetzt auch habe, wenn es jetzt nicht nur bei den Treffen bleibt. Ja. Letzter Fall, es kommt dann auch wirklich zum Carsten, sexuellen Kontakt und so. Das ist natürlich dann auch für mich sehr demütig, aber verletzend. Ja, aber so ist es. Genau so ist es. Ja. Das wirst du sowieso nicht aufhalten können. Na, das stimmt. Ja. Ja, aber ja, es wäre schade drum, ne? Natürlich. Weil auch das Vertrauen wieder aufgebaut Ja, werden. Das ist gut. Vielleicht wäre es auch nicht schade, vielleicht sagt deine Frau auch Gott sei Dank. Hm. Das kann ja auch sein. Das ist immer bei Ehesachen ist es immer sehr kompliziert. Ja. Mach dich attraktiv. Und du wirst attraktiv, indem du dich etwas zurücknimmst. Hm. Glaub es mir. Alte Regel. Es fällt einem unglaublich schwer, wenn man in so einer... Das stimmt. Also ich muss dazu sagen, ich habe sie auch in letzter Zeit vielleicht auch so ein bisschen zu oft bedrängt, muss man sagen. Ja, ich glaube das auch. Ich merke das schon, wie du bist massiv. Das merke ich jetzt schon, dass du das bei deiner Frau auch bist. Bedingt aber auch durch gewisse Aussagen, die ich von ihr bekommen habe. Ob ich die jetzt fehlinterpretiert habe oder richtig interpretiert, das weiß ich vielleicht auch nicht. Vielleicht gar nicht mal fehlinterpretiert hast, aber überinterpretiert hast vielleicht. Ja, das kann auch gut möglich sein. Ne? Das sind so Sachen, die... Also Carsten, mein Tipp, wie gesagt, nimm dich zurück. Du kannst nur so, wenn du gewinnen willst, kannst du nur so gewinnen. Nicht mit Druck und Forderung. Ja? Ja, gut. Alles Gute klar. Und viel Glück wünsche ich dir. Wir wollten noch eben ein Autogramm haben. Wäre das möglich? Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, danke. Okay, tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Gerne. 0800 220 5050 und hier ist die Melanie. Und die Melanie ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Melanie. Oder gute Nacht. Ja, gute Nacht. Das Guten Morgen ist wirklich immer ein bisschen blöd. So Morgengefühl habe ich ja auch nicht. Nee, also ich bin auch so eine Nachteule. Also gute Nacht, aber gute Nacht klingt auch so blöd, wenn ich zu dir sage, gute Nacht, dann heißt das so, ich schlafe jetzt gleich ein. Das stimmt, aber der Morgen ist für mich immer erst, wenn ich mittags aufstehe. Ach, du bist auch ein richtiger Nachtmensch. Ja, und ich habe jetzt auch ein Baby und der habe ich das auch so beigebracht. Das ist nicht immer ganz normal für andere. Was ist denn der Grund deines Anrufes? Ja, ich rufe zum Thema Schockzustand an von gestern. Ja. Und ich habe Hotelfachfrau gelernt vor... 1998 bin ich in die Lehre gegangen. Mhm. Und ich war gerade im ersten Lehrjahr war das. Und wir wohnen in einem kleinen Kaff. Und unser Hotel ist am Waldrand. Und da bin ich da morgens früh um 5.30 Uhr aufgeschlagen und niemand hat die Tür aufgemacht. Niemand? Dann habe ich, es war niemand da. Normalerweise wäre das so gewesen. Ist ja immer der Nachtportier. Ach so. Genau, der ist immer so 1,50 groß, hat immer so eine Sonnenbrille aufgehabt mit so dunklen, runden Gläsern. Mhm. Und ich habe mir gedacht, na, schläft er wieder irgendwo in irgendeiner Ecke? Mhm. Und dann macht der Nachtportier eigentlich immer hinten den Lieferanteneingang auf. Und wenn er sieht, dass der LKW weg ist, schließt er wieder zu. Dann habe ich geguckt, hinten war auf. Dann bin ich reingegangen und dann lag er tot. Am Kuchenbuffet, genau zwischen Restaurant und unserer Kaffeeküche. Am Kuchenbuffet? Ja, also das war so ein kleiner portabler Wagen, den man immer hin und her schieben konnte. Mhm. Und also ich war noch mit einer Kollegin da und wir waren natürlich ziemlich geschockt, aber dadurch, dass er so eine dunkle Brille hat, haben wir erst gedacht, na, schläft der? Mhm. Ich habe mich gar nicht getraut, ihn anzufassen. Meine Kollegin hat das dann gemacht und dann haben wir halt gemerkt, dass er tot war. Mhm. Dann haben wir die Polizei angerufen, die dann natürlich gesagt haben, ja, wir kommen dann irgendwann und wir dürfen aber nichts anfassen. Dann kam unsere Rezeptionschefin und meinte, ja, wir müssen aber trotzdem, weil Messe ist und das Hotel ausgebucht war, alles aufbauen und wir müssen trotzdem so weitermachen. Wir müssen halt immer nur über ihn rübersteigen. Ach, das ist ja Wahnsinn. Oh, das war Wahnsinn. Natürlich, wir waren 17, kurz vorm 18. Geburtstag. Du lieber Gott. Zwei Mädchen. Wir waren total fix und fertig. Das heißt, wie lange seid ihr über die Leiche gestiegen? Ja, es waren fast 3 Stunden. Das ist ja Wahnsinn. Ja, insgesamt. Bis dann endlich mal einer kam. Ach, ich habe auch gedacht, dann kommt sofort einer, aber... Und die anderen Gäste hatten natürlich gar keine Ahnung, was da passiert war. Nee, und wir mussten lächeln und immer wieder schön... Also wir waren ausgebucht, wir hatten 70 Hausgäste. Mhm. Das war für das Hotel zwar schon viel, aber das war mindestens 70 Mal über diese Leiche steigen. Unfassbar. Und gute Miene zum Frühstück machen. Genau, richtig. War dieser Mann verstorben oder war da ein Verbrechen vorgefallen? Nee, er ist dann an einem Herzinfarkt gestorben. Er war auch schon ziemlich alt. Ich glaube so, ich sag mal 80 ungefähr, tippe ich mal. Ach, so alt schon. Und dann hat er noch den Job gemacht? Ja, es ist ganz oft so, dass entweder ganz junge Jungs das machen, junge Männer, oder ganz alte, die einfach nicht alleine zu Hause sein wollen oder sich noch ein bisschen Geld dazu verdienen wollen. Verdienen wollen oder müssen sogar, traurigerweise. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, und das ist aber eine prägende Erfahrung, wenn du 2 Stunden über eine Leiche geklettert bist. Ist denn die Leiche... Ja, 3. Das war furchtbar. Die durfte auch nicht abgedeckt werden. Nein, wir durften keine Tischdecke oder gar etwas nicht drauflegen, hat er gleich gesagt, falls irgendwelche Spuren verwischt werden könnten. Und es ging gar nicht anders, um die Leiche rumzugehen oder einen anderen Weg zu nehmen? Nein, er lag wirklich direkt da in dem Türeingang. Also wir tippen, dass er irgendwie mit dem Rücken zu diesem Kuchenbuffet stand und dann mit dem Kopf nach hinten geknallt ist und dann lag er da. Ich wundere mich, dass das so lange gedauert hat, bis die Polizei dann angerückt ist. Ja, für uns war das auch unverständlich. Ich habe immer gedacht, das ist wie im Film, dass die dann ganz schnell angerückt haben. Aber er hat auch gefragt, wie alt ist der? Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ach, bestimmt Herzinfarkt. Ja, ja, die haben wahrscheinlich kein Verbrechen vermutet. Ja. Oder nicht so dringlich vermutet. Und deshalb dauerte das lange. Wie lange hast du denn diese Sache mit dir rumgetragen? Also mittlerweile kann ich das gar nicht mehr so genau beantworten, weil dann habe ich nämlich das Hotel gewechselt, nachdem ich dann aus meiner Lehre raus war und habe in Hamburg in einem wunderschönen Hotel angefangen zu arbeiten. Und dann kam so ein Pärchen, so ich sag mal 50 Jahre alt, die kamen rein und es war noch kein Gast im Restaurant. Und mit denen hatte ich da ein bisschen Smalltalk gehalten und er hatte seiner Frau dieses Liebeswochenende geschenkt. Die wusste auch gar nicht, wie lange es dauert oder wo sie noch hingehen, aber sie wollten erstmal schön essen gehen. Dann haben drei Gänge bestellt, schönes Ribeye-Steak. Ich habe auch die Rechnung bis heute noch in meinem Portemonnaie. Und dann frage ich ihn, ob alles in Ordnung ist. Da sagt er, ja, danke, sehr gut. Gehe 2 Meter von ihm weg und auf einmal schreit die Frau, was hast du? Hast du dich verschluckt? In dem Moment ist er wohl in sich zusammengesackt und wir dachten, er hätte sich verschluckt. Dann haben wir ihn runtergehievt, das fiel mir gerade erst ein, das habe ich deinen Kollegen gar nicht gesagt, dann haben wir noch erste Hilfe geleistet, weil sich keiner getraut hatte, irgendwas zu machen. Dann haben wir die Polizei angerufen, also Krankenwagen. Der kam auch ewig, also es kommt einem ja immer wieder. Kommt einem so vor, ja, ja, genau. Ja, und mittlerweile war das Restaurant aber auch schon so halb gefüllt und die Gäste saßen schöner drumherum, haben vielleicht noch den Platz gewechselt, ein bisschen weiter weg und haben da schön gegessen und getrunken und haben sich das angeguckt, wie die Sanitäter 2 Stunden an ihm rumfuhrwerkt haben. Ich war schon total aufgelöst. Da hat der Chef das Restaurant nicht leeren lassen, räumen lassen? Ja, es war zu dem Zeitpunkt auch nur ein Stellvertretender da. Der war auch noch relativ jung und der wusste auch gar nicht, was er machen sollte. Ist denn dieser Mann dann auch verstorben? Ja. Im Restaurant? Ja. Also wir haben irgendwann auch den Luftröhrenschnitt gemacht und ich stand genau daneben, weil ich stand der ganze Zeit der Frau daneben und habe sie gehalten. Und nach 2 Stunden hat die irgendwann gesagt, so jetzt reicht's. Also er war auch Arzt und hat gesagt, es reicht, er kommt nicht mehr wieder, sie sollen es sein lassen. Dann hat's dich geradezu angezogen, ne, dass du zweimal sowas Krasses erlebt hast. Ja, also es war schon... Ich hoffe, das war... Du hast nicht noch einmal sowas in deinem Beruf erlebt. Nicht so halb, aber ich muss auch sagen, das Schlimmste war wirklich, wenn dieser... Also was ich bis heute nicht vergesse, ist, wie er dann abtransportiert wurde in so diesem Leichensack, sage ich mal. Wer jetzt? Der Erste? Der Erste oder der Zweite? Der Zweite. Beim ersten Mal, da sind wir dann schon weg gewesen. Also wir durften dann nach Hause gehen, nach 3 Stunden. Dann kam dann jemand, weil wir ja total aufgelöst waren. Und dann kam auch der Pfarrer und hat noch da die Frau betreut. Ich wollte auch eigentlich noch mal mit ihr reden. Ich brauchte das komischerweise, dass ich sie tröste. Aber ich habe dann nur noch gehört, wie sie die ganze Zeit geweint hat. Und dann bin ich aber nicht mehr ins Hotelzimmer gegangen, weil ja der Pfarrer da war. Und dann, ich glaube ein paar Monate später, ist eine Frau blutüberströmt runtergekommen zur Rezeption. Das war alles relativ offen und schrie uns da an, dass wir sofort helfen sollen. Ihr Mann hätte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Hör mal, du erzählst eine Geschichte nach der anderen. Das ist dann auch die letzte. Und ich habe auch gedacht, komisch, ich hoffe, das geht nicht so weiter. Das ist ja furchtbar. Da kommt man ja ins Grübeln. Hat das mit mir was zu tun, dass immer da, wo ich bin, solche Dinge passieren? Ja, habe ich auch gedacht. Und dann schrie die uns an und wir sollten was tun, wir sollten helfen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir rufen einen Krankenwagen. Und also sie war richtig panisch. Mein Kollege ist dann auch hochgegangen. Ich bin da nicht hochgegangen, weil was hätte ich da tun können mit Die Person hast du dann nicht gesehen? Die habe ich nicht gesehen. Ich konnte das einfach nicht mehr. Ist denn diese Person dann auch gestorben im Hotel? Diese Person wurde dann abtransportiert und wir wissen nicht, was passiert ist. Aber das Kuriose ist, es muss wohl auch schon öfters passiert sein. Denn meine Chefin hatte mir damals gesagt, sie hätten extra nachträglich... war ein halbes Jahr, bevor ich in dieses Hotel nach Hamburg gekommen bin, ein Fahrstuhl extra einbauen lassen, wo ein Sarg reinpasst. Ach, das und als das gebaut worden ist, ja, hat man damit nicht gedacht. Ach so, ja, ja. Es ist nämlich ich glaube ja schon, dass in Hotels oft solche merkwürdigen Dinge passieren. Ja, das hat mir auch meine Chefin gesagt, dass die Leute zum Sterben früher immer zum Michel gegangen sind und sich den Michel runtergestürzt haben. Mhm. Aber irgendwann haben sie Gatter da drumherum gemacht. Jetzt gehen sie in Hotels zum Sterben. Und ja, aber das hört man ganz oft, dass die Leute dann da hingehen. Ist ja gruselig. Was ist denn bei euch da los in Hamburg? Ja, jetzt bin ich in der Schweiz. Wisst ihr, da gibt's sowas nicht. Da gibt es sowas nicht. Nein, keine Kriminalität. Nein. Und ich hoffe, dass mir das nie wieder passiert. Ja, das hoffe ich auch. Das begleitet einen ziemlich lange. Das glaube ich wirklich. Und du hast es ja dann noch geballt abgekriegt. Ja. Naja, ist ja doch eine ganze Weile vergangen und wollen wir mal hoffen, dass das auch weiterhin so gut läuft. Das hoffe ich auch. Melanie, schöne Grüße in die Schweiz und uns aus. Dankeschön. Ja, tschüss. Dann gute Nacht später. Dankeschön. Ach so, und ich wollte noch sagen, ganz tolle Hemden trägst du mit. Dankeschön, dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Wir haben genau gerade gehört, ne? Mittlerweile, hat sie gesagt. Ich habe das wahrgenommen. Sabine, 50. Guten Morgen. Ja, Sabine. Guten Morgen. Guten Morgen, Sabine. Um was geht's denn bei dir? Also, ich, beziehungsweise mein Mann, also beide, haben wir Probleme bezüglich Sex. Mhm. Ich habe eigentlich guten Bedarf an Sex, möchte eigentlich auch gern. Aber mein Mann hat halt Probleme, dass er halt nicht mehr so kann. Oder wie soll ich mich denn ausdrücken? Ja, kann oder will? Er will schon, aber er kann nicht. Er kann nicht. Wie lange seid ihr verheiratet? 28 Jahre. 28 Jahre. Hm. Also schon ziemlich lang. Ja, das ist eine stolze Zeit. Und immer, seid ihr euch immer treu geblieben in den Jahren? Doch. Doch, heißt... Denke ich schon. Also frage ich dich, warst du immer treu? Ja. Definitiv? Ja. Ich meine, wir beide können jetzt drüber reden. Ja, definitiv war ich treu. Ja. Aber ich meine, es gibt in der Ehe immer Höhen und Tiefen. Ja, ja. Und mein Mann geht auch auf Montage und da herrscht schon ein gewisses Vertrauen zueinander. Verstehe. So, wie oft kommt es denn jetzt noch zum Sex zwischen euch beiden? Also auf Drängen von mir hin vielleicht alle 2 Monate mal. Mhm. Es geht immer von dir aus, immer du ja, möchtest. Ja, immer von mir aus, aber ich kann mir die Gründe auch vorstellen, warum. Das ich meine, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil das ist ja auch ein heikles Thema. Ja, ja, klar, redet man nicht jeden Tag drüber. Weil er eben nicht mehr so kann oder er kann eben... Was heißt das jetzt genau? Bekommt er keine Erektion? Er kriegt keine hoch. So meine ich es ja. Es klingt zwar gastig, es klingt... Ja, aber so ist es. Es klingt für Männern... Ich denke mal, es klingt für ihn schrecklich, ja. Aber es ist so. Glaubst du denn, das liegt, was ist deine Vermutung, woran das liegt? Dass es gesundheitliche Probleme sind, denke ich einfach mal. Ich habe ihn ja schon darauf angesprochen, liegt daran, dass ich nicht attraktiv bin oder so, aber das glaube ich nicht. Mhm. Er möchte schon, aber kann nicht. Weißt du denn, redet ihr so offen, ob er zwischendurch, weil wenn er auch vor allen Dingen unterwegs so ist, onaniert er? Ob er es unterwegs macht, zu Hause passiert schon. Ich meine... Da passiert schon. Und also da hat er eine Erektion dann. Also ich gebe mir die größte Mühe. Die Erektion funktioniert ja auch noch. Aber teilweise, aber eben... Er kann mich nicht immer so befriedigen wie... Also... Könnte es denn... Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich eine organische Ursache, das heißt, dann müsste er mal zu einem Urologen gehen und das abklären lassen. Ja, das Problem liegt ja schon länger vor. Das ist ja nicht jetzt erst, das liegt schon bestimmt schon 3, 4 Jahre vor. War er denn mal beim Urologen? Er war wohl mal beim Urologen. Er hat dann diese gewissen blauen Pillen verschrieben gekriegt, aber die haben es auch nicht gebracht. Was sagt denn der Urologe, was los ist? Ja, darüber spricht er nicht. Darüber spricht er auch nicht. Er geht auch diesem Thema total aus dem Weg. So, ich versuche mit ihm darüber zu sprechen, aber ich nehme an, es ist ihm unangenehm, es ist ihm peinlich und ja. ich lese darüber auch viel und versuche auch die Ursachen rauszukommen. Mhm. Du kannst es ja sein, das wollte ich gerade sagen. Die eine Möglichkeit ist, dass es eine rein organische Geschichte ist. Vielleicht ist das nicht der Fall. Dann hätte er das ja unter Umständen sogar dir erzählt, wenn der Urologe gesagt hat, da ist was Organisches nicht in Ordnung. Es kann natürlich die andere Variante auch sein. Ich meine, das klingt jetzt für dich hart, aber man muss es ja aussprechen. weil es eventuell so sein kann, dass er keine Lust mehr auf dich hat. Ja, das habe ich ihn ja schon gefragt, aber das glaube ich eigentlich weniger. Warum glaubst du das nicht? Weil das glaube ich einfach nicht. Warum nicht? Weil er mir das schon gesagt hat. Ja, ich meine, man sagt ja auch nicht gar nicht zu seiner Frau, ich werde nicht mehr scharf bei dir oder durch dich. Das ist ein schwieriges Thema bei vielen Paaren, die lange zusammen sind, wo vielleicht eine gewisse Routine eingesetzt ist und man nicht mehr so eine Leidenschaft für den anderen empfindet, aber für den anderen durchaus hohe Achtung, Respekt und Liebe. Das ist sehr schwer, das zu sagen. Ja, aber wie soll ich das rauskriegen? Das ist in der Tat eine große Schwierigkeit, wenn er überhaupt kaum spricht über diese Thematik. Er weicht dem Thema total aus. Aber total. Ich brauche da... Du hast gerade gesagt, wenn er zu Hause ist, dann macht er das schon mal. Hast du ihn dabei erwischt? Naja, dabei erwischt, ich meine... Woher weißt du das, dass er das zu Hause macht? Vielleicht habe ich ihn mal dabei erwischt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Oder. Diese Frage könntest du ihm auch nicht stellen. Befriedigst du dich selbst? Ja, das wäre mir dann unangenehm. Ja, unangenehm. Weil es ist ja sein gutes Recht. Nee, absolut. Aber dann könnte man schon mal rauskriegen, dann wäre sofort meine Frage, okay, warum kriegst du da eine Erektion und warum kriegst du bei deiner Frau keine Erektion? Wenn die blaue Pille... Ich weiß nicht, wie das mechanisch ist, ob man trotzdem, ob trotzdem Sperma laufen kann, obwohl man, das Glied wird, wie soll ich denn das sagen, das Glied wird nicht genug steif, um mich damit zu befriedigen. Mhm. Sofern er mich eindringen will, schlaft er zusammen. Und er nimmt auch die berühmten blauen Pillen, hat er schon bei dir auch genommen? Ja, hat er schon mal genommen und es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich nehme einfach an, ich will jetzt nicht irgendwie zu widersprechen oder was, aber ich nehme an, das ist, der spielt auch ein bisschen Diabetes oder sowas mit einem Bluthochdruck ich nehme an, dass es organisch ist. Das wäre für dich eine Erklärung und würde dich das etwas erleichtern, wenn du genau wüsstest, das liegt wirklich an organischen Dingen? Nicht unbedingt. Weil du deine Bedürfnisse hast? Ja, genau. So, nehmen wir mal an, das wird jetzt so weitergehen. Die Wahrscheinlichkeit ist so, er spricht nicht darüber, es funktioniert nicht, vielleicht sind es organische Gründe. Was machst du mit deiner sexuellen Sehnsucht? Träumen. Ich will eigentlich nicht fremdgehen. Ich hätte vielleicht Gelegenheit, aber es habe schon mit ihrem Vorgänger gesprochen. Ich habe freilich schon mit den Gedanken gespielt. Aber letztendlich liebt man sich was heißt liebt man sich? Man hat sich aneinander gewöhnt, man kann sich aufeinander verlassen. Ja. Letztendlich würde ich den Schritt nicht machen wollen. Nur bist du erst 50 Jahre alt, sage ich mal. Das heißt, dann würdest du dich darauf einrichten, auf vielleicht die nächsten 20, 30 Jahre ohne sexuelle Befriedigung. Zumindest auf den Kern. Bitte? Er versucht ja, mich anderweitig zu befriedigen. Aber das reicht mir irgendwo nicht. Ja. Anderweitig zu befriedigen heißt, geht das denn dann von ihm aus? Also ich vermute mal oral oder wie auch immer. Ja, nur wenn ich, er will gar nicht mehr. Er will gar nicht mehr. Das kommt nur von mir und er macht das wahrscheinlich auch mir zuliebe, um mich nicht zu verlieren. Das ist misslich. Es ist wirklich traurig, dass ihr nicht offen reden könnt. Das würde das Ganze, glaube ich, schon mal entspannen. Ja, ich mag hier nicht so fertig reden. Bitte? Wie meinen Sie das jetzt? Nee, ich meine, dass du nicht offen mit ihm reden kannst und dass er dir nicht offen die Wahrheit sagt, was los ist. Denn dann könnte man ja auch gemeinsam beraten, was machen wir jetzt? Ich sag mal was ganz Abwegiges. Ich frage es nur mal. Wäre für dich oder für euch eine Möglichkeit, dass ihr zusammen in einen Swingerclub geht? Das würde er nicht machen. Das würde er nicht machen, das weiß ich genau. Du könntest dir das eventuell vorstellen? Eventuell, aber er würde das nicht machen. Dazu kenne ich ihn lang genug zu gut. Sag ihm doch mal, dass du so eine große Sehnsucht danach hast und dass ihr gemeinsam eine Lösung finden müsst. Sag ihm doch zumindest mal deine Sehnsucht, ohne ihn... Ja, das verstehe ich schon, aber mit der Bitte, dass er das doch mal klarer sagt, was mit ihm los ist, dass er dir zumindest mal erzählt, was der Urologe gesagt hat. Ja, das ist ja auch schon wieder Jahre her, dass er da mal dort war. Ja, könnte man ja auch normal hingehen. Das will er ja nicht. Er hat mit klipp und klar gesagt, er lässt sich nichts an sich rumschnippeln oder sonst irgendwas. Da gibt es ja auch Hormontherapien oder man liest ja, aber das will er nicht. Sabine, meine Sendung ist jetzt rum. Ich merke. Leg mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss, ciao. So, liebe Leute, das war's für heute. In der Technik Tobias Helbig. Morgen sind wir nochmal da, vor der Osterpause. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr sehr gerne schon anrufen oder mailen. Gute Nacht. Tschüss.